tonight, 'cause I wasted the light. Between both these times, I drew a really thin line. It's nothing I planned, and not that I can. But you should be mine, across that line. If I traded it all, if I gave it all away for one thing, and just for one thing. If I sorted it out, if I knew all about this one thing, wouldn't that be something? Ja, und damit ein herzliches Willkommen zur Smackdown und NXT-Analyse von mir, dem Kleisi, an diesem Sonntag, den 24. Juni 2012. Diesen Tag, den 24. Juni, haben viele in Erinnerung, denn heute ist der 5-jährige Todestag von Chris Benoit, der sich am 24. Juni 2012 das Leben nahm und vorher noch seine Frau Nancy und seinen Sohn Daniel getötet hat. Das Lied heute am Anfang kanntet ihr wahrscheinlich oder vielleicht auch, denn das war der Tribute-Song von Chris Benoit bei Monday Night Raw vor 5 Jahren. Und das wollte ich nur mal kurz erläutern, damit alle nochmal an diesen Klasse-Wrestler gedenken können. So, aber wir wollen jetzt anfangen mit der Ausgabe von Friday Night SmackDown. Die Ausschau war am 22. Juni. Die Aufzeichnung am 19. Juni aus Baltimore, Maryland in der First Marina Arena. Schöner Name. Und die SmackDown-Ausgabe startete mit dem ehemaligen General Manager von SmackDown, Teddy Long, der herauskam und ankündigte, dass John Laurinaitis jetzt endlich gefeuert wurde und er wieder frei ist und dass Mick Foley heute nach seiner Leitung bei Raw auch noch SmackDown übernehmen würde. Und als Teddy weg war, kam dann The Big Show in den Ring und er meinte, dass es ab sofort vorbei wäre mit ihm und John Laurinaitis. Er interessiert sich nicht mehr für ihn, interessiert sich für niemanden. Alles, wofür er sich interessiert, sei er selbst. Daraufhin meinte er, dass er am Money in the Bank Ladder Match von SmackDown teilnehmen wolle und da schließlich keiner ihn stoppen könne bei so einer Matchart. Und wenn er dann sein Ziel erreicht hat, nämlich World Heavyweight Champion zu werden, kann er es so lange bleiben, wie er möchte. Und er tut es nicht für den Locker Room, er tut nichts mehr für die Fans, er tut es nur noch für sich selber. Dann kam ein wütender Brutus Clay unter sehr guten Reaktionen der Fans, hat es lange nicht gegeben so für ihn, heraus und er attackierte Big Show und er konnte ihn sogar mit einem Shoulderblock oder einem Headbutt, bei ihm weiß man nie so richtig, was das sein soll, auf die Matte zwingen und in der Ringecke dann mit einigen Schlägen attackieren. Doch dann kam David Otunga, der Gegner von der Pre-Show von No Way Out von Big Show, heraus und er attackierte das Bein von Rose Clay und er ging aus dem Ring und Big Show konnte nach ein paar kleinen Aktionen noch den WMD gegen Brutus Clay setzen und nach dem Match hat David Otunga noch Brutus Clay verhöhnt und er tanzte zu dem Theme-Song von Brutus Clay. Dann gab es den Opener, nämlich ein 2-on-1-Handicap-Match. Ryback konnte 2 Jobber besiegen und sie hießen... Immer vergesse ich die Namen der Jobber, das tut mir wirklich leid. Aber Moment, ich kann mal kurz nachgucken. Auf jeden Fall konnte Ryback dieses Match natürlich wie so oft auch gewinnen. Und zwar mit dem Double Shell Shock, heißt es ab sofort anscheinend. Habe ich mal gelesen, aber ich sage ja immer Double Fisherman Suplex. Und genau, die Jobber hießen Frank Venezia und Jared Wertler. Und das war wieder mal ein grandioses Match von Ryback. Nein, natürlich nicht. Und also man kann den Move, also den Finisher von Ryback, auch als Double Muscle Buster bezeichnen. Aber ist egal. Backstage war da Mick Foley zu sehen, der sich mit Yoshitatsu unterhielt, der im Anzug war. Und Vicky Guerrero kam dazu und sie sagte, dass sie von den Board of Directors informiert wurde, dass sie nächste Woche Raw und SmackDown leiten würde. Ja, daraufhin folgte wieder einmal ein Rückblick auf die 1000. Episode, eine Vorschau auf die 1000. Episode von Raw, und es wurde gezeigt, wie Daniel Bryan sein Lieblingsmatch bei Raw beschrieb, nämlich das Intercontinental-Titelmatch Shawn Michaels gegen Entschuldigung, ich bin heute nicht gut so drauf. Wie hieß denn der Tag-Team-Partner von Shawn Michaels bei den Rockers? Das kann ja gar nicht angehen hier. Also es tut mir wirklich leid. Aber ist ja egal. Marty Jannetty, genau. Shawn Michaels gegen Marty Jannetty um den Intercontinental-Titel. Ja, ich habe mir das Match mal angeguckt. War ein schönes Match. Mich wundert, dass ich den Namen nur wieder vergessen habe. Das ist doch unmöglich. Egal. Danach folgt ein Non-Title-Match. Alberto Del Rio konnte Christian via Submission im Cross-Armbreaker besiegen. Und nach dem Match wurde Christian noch von Cody Rhodes attackiert. Nächstes Match war ein interessantes Match. Und es gab einen Special Timekeeper, nämlich AJ. Und das Match ist Kane gegen Daniel Bryan. Während des Matches hatte Daniel Bryan Kane im Yes-Log. Und AJ hatte gedacht, Kane hat aufgegeben und sie läutete die Ringglocke. Daniel Bryan feierte sich als Sieger. Doch der Ringrichter startete das Match neu, weil Kane nicht abgeklopft habe. Und Daniel Bryan wollte dann auf Kane losgehen. Der konterte aber und verpasste Daniel Bryan den Chokeslam und das Cover. Und das war der Sieg für Kane. Nach dem Match kam General Manager Mick Foley zum Ring und er sprach dort über John Laurinaitis. Ja, und das ist nun vorbei, sei alles. Und dann wurde Mick Foley schließlich von Heath Slater unterbrochen. Entschuldigung. Der eine Entschuldigung forderte für das, was bei Raw mit Rowdy Roddy Piper und Cyndi Lauper passierte. Doch ja, Mick Foley hatte keine Lust auf Heath Slater und er sagte, es gibt nur ein Match. Und dann kam Zack Ryder heraus und in einem Match konnte dann Zack Ryder Heath Slater mit dem Rough Rider besiegen. Nach dem Match sah man dann Foley und Zack Ryder später Backstage und sie trafen auf Damien Sandow, der sich ein wenig abfällig über die beiden bemerkbar machte. Und er ging dann natürlich mit den Worten "You're welcome". Damien Sandow, einer meiner Favorites. Ganz klar muss ich das so sagen. Gut, dann gab es das erste Tag-Team-Match an dem Abend, nämlich die Primetime Players. Tyson O'Neill und Darren Young zusammen mit AW als ihr Manager besiegten Jimmy und JD Uso Brothers. Und nach dem Match feierten AW und die Primetime Players ihren Sieg Backstage. Doch da kamen Primo und Epico und es gab eine Auseinandersetzung. Also das wird noch hitzig in den nächsten Wochen, denke ich mal. Aber naja, gut. Dann kam der Main Event. Sheamus gegen Dolph Ziggler. Und der World Heavyweight Champion Sheamus konnte Dolph Ziggler mit dem Bro-Kick besiegen. Diesen Bro-Kick hat Dolph Ziggler mal wieder sensationell gesellt. Doch, ich hätte lieber Dolph Ziggler als Sieger gesehen, denn mit Sheamus will ich nichts anfangen, als Face zumindest. Also gut, und damit ging dann aber auch die Smackdown-Ausgabe off-air. Und es war nicht die beste. Es war nicht die beste Ausgabe von SmackDown. Es gab schon einige bessere, auch in den letzten Wochen. Doch, man kann doch einigermaßen zufrieden sein mit der Ausgabe. Aber es war viel Verbesserungswürdiges. Und damit geht es nun weiter mit der neuen Staffel von NXT. NXT Season 6. Und zwar aus der Full Sail University in Winter Park, Florida. So. Eine sehr schöne Ausgabe für die neue Staffel, muss man sagen. Also die erste Episode startete mit Good Old JR, Jim Ross. Und er stellte den General Manager von NXT vor, The American Dream, Dusty Rhodes. Und zusammen hübten sie die neue NXT-Ära und dann kündigte Dusty Rhodes den Main Event an, Tyson Kidd gegen Michael McGillicuddy. Dann wurde in einem Videoclip einer der neuen Wrestler, Bo Dallas, vorgestellt. Und Bo Dallas, auch bekannt unter Bo Rotundo, einer meiner Lieblingswrestler bei FCW gewesen, besiegte Rick Victor mit einem Spear. Ja, nach dem Match wurde Bo Dallas auf der Rampe von Briley Pierce, dem Interviewer von NXT, interviewt und er verkündete, dass dies erst der Anfang gewesen ist und sich alle Worker im Backstage-Bereich lieber an sein Lachen gewöhnen sollten, denn ihn hätte man heute am definitiv nicht zum letzten Mal gesehen. Dann kam es zum nächsten Mal. Seth Rollins, auch bekannt als Tyler Black, wird in einem Videoclip vorgestellt und dann wurde mein absoluter Newcomer Antonio Cesaro in einem Video beworben, dass er nächste Woche bei NXT auftauchen wird. Ja. Dann kam Damian Sandow heraus und er sollte ein Match gegen Jason Jordan bestreiten. Allerdings weigerte sich Damian Sandow, wie am Anfang seiner Zeit auch bei SmackDown, bei den ersten zwei, drei Wochen. Und er sagte ja, dass sein Gegner nicht würdig sei, um gegen ihn zu kämpfen. Da er ja auch nicht hier sei, um zu kämpfen, sondern um die Leute zu retten. Zu Schluss meinte er natürlich, dass er dies alles nur zum Wohle der Krankengesellschaft machen würde, bevor er nach einem bekannten Yo-Kampf von ihm die Halle wieder verließ. Und Jason Jordan blieb dann zurück. Dann kam ein Tag-Team in die Halle. Und zwar eins, was mir sehr gut gefällt. The Ascension. Conor O'Brien und Kenneth Cameron besiegten CJ Parker und Mike Dalton via Pinfall von Kenneth Cameron gegen CJ Parker. Und ich weiß jetzt nicht, wie der Finisher hieß. Nee, das war doch Quatsch. Also wenn ihr wisst, was die als Finisher benutzt haben. Ich habe das Match jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich weiß es auch nicht mehr, deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr, was der Finisher war. Aber ist ja auch egal. Schreibt es uns auf der Homepage und sagt mir dann, was der Finisher war, aber ich kann es natürlich auch nochmal nachgucken. Egal. So, Husky Harris, sehr bekannt in der WWE, wird als Bray Wyatt, also seinem FCW-Gimmick, in einem Videoclip vorgestellt und dann traf Derek Bateman backstage auf dem auf der Toilette Johnny Curtis, wo dieser gerade etwas erledigt und Müll auf den Boden geworfen hat. Beide kommen auf vergangene Differenzen, wenn man so sagen möchte, zu sprechen. Und in der kommende Woche werden sie im Main Event der zweiten NXT Episode in einem Match endgültig geklärt werden sollen. Johnny Curtis wischt sich zum Schluss seine Hände am T-Shirt von Derek Bateman ab und geht davon, während ein verärgerter Derek Bateman zurückbleibt. Dann kam es zum Main Event: Tyson Kidd gegen Michael McGillicuddy und ein super Match als Main Event, muss man ganz klar sagen. Technisch versiert und hart auch noch von Michael McGillicuddy und Tyson Kidd geführt. Und Tyson Kidd konnte Michael McGillicuddy mit dem Dungeon Lock zur Aufgabe bringen und den ersten Main Event der neuen NXT Staffel gewinnen. Und mit einem feiernden Tyson Kidd ging diese Episode auch zu Ende und ich war positiv überrascht von dieser neuen Staffel. Und ich sag nur, wenn das so weitergeht und vielleicht noch ein bisschen mehr dazu kommt, freue ich mich, es immer weiter zu gucken. Und damit sag ich auch, dass wir durch sind. Und dann sag ich mal, liked uns auf Facebook unter der Seite Wrestling Replay, geht auf unsere Homepage wrestling-replay.de.tl, schreibt Kommentare und so weiter und schaut auch auf YouTube unsere SmackDown NXT Analysen, wahrscheinlich die nicht, weil die ist ein bisschen länger, aber ich muss mal gucken. Und damit beende ich diese Ausgabe mit einem Ruhe in Frieden Chris Benoit und naja, danke fürs Zuhören und bis am Dienstag zur Raw-Analyse mit mir. Und diesmal ist dann der Leon nicht dabei, denn der Leon ist auf Klassenfahrt in Bayern. Tschüss, bis dann.